Kapitel 13 Gehorsam und Demut nach dem Beispiel Jesu Christi. 1. Sei gern demütig und bescheiden. Der Herr: Mein Sohn, wer sich dem Gehorsam zu entziehen sucht, entzieht sich der Gnade, und wer nur sein eigenes sucht, verliert das Gemeinsame. Wer nicht gern und willig seinem Oberen gehorcht, zeigt damit, dass seine sinnliche Natur ihm noch nicht vollkommen gehorcht, sondern dass sie oft widerspenstig ist und murrt. Lerne also schnell deinem Oberen gehorchen, wenn du deine eigene Natur unter das Joch bringen willst. Denn schneller wird der äußere Feind überwunden, wenn der innere Mensch in Ordnung geblieben ist. Es gibt keinen lästigeren und gefährlicheren Feind deiner Seele als dich selbst, wenn dein Wesen und dein Geist nicht harmonieren. Du musst die Verachtung deiner selbst unbedingt ernst nehmen, wenn du über deinen leiblichen Menschen die Oberhand behalten willst. Du liebst dich noch allzu unordentlich und deshalb zögerst du, dich dem Willen eines anderen vollkommen zu unterwerfen. 2. Lerne vom Sohne Gottes. Er ist das ergreifende Vorbild demütigen Gehorsams. Aber was ist es Großes, wenn du, der du Staub und ein Nichts bist, dich um Gottes Willen einem Menschen unterwirfst? Habe ich, der Allmächtige und Allerhöchste, der aus dem Nichts das Weltall schuf, mich nicht um deinetwillen demütig Menschen unterworfen? Ich bin von allen der Demütigste und Niedrigste geworden, damit du imstande wärest, deinen Stolz mit meiner Demut zu besiegen. Lerne gehorchen, du Staub. Lerne dich demütigen, du Erde und Lehm, und dich beugen unter die Füße aller. Lerne deinen Willen brechen und gänzlich gehorsam sein. Entbrenne wieder dich selbst und lass keinen Stolz in dir hochkommen. Zeige dich so demütig und klein, dass alle über dich hinwegschreiten und dich wie Straßenkot zertreten können. Psalm 18,43. 3. Lass die Klage gegen Ankläger beiseite und danke Gott, dass er deiner geschont hat. Was hast du zu klagen, du eitler Mensch? Was kannst du, unreiner Sünder, denen erwidern, die dich lästern? Hast du nicht, wer weiß wie oft, deinen Gott beleidigt und vielfach die Hölle verdient? Doch mein Auge hat dich verschont, denn deine Seele war kostbar in meinen Augen. Du solltest erkennen, dass ich dich wirklich liebe, solltest mir dankbar sein für meine Wohltaten, dich in wahrer Demut und wahrem Gehorsam fügen und die Verachtung deiner selbst geduldig ertragen. Vergleiche 1. Samuel 26,21.